Im vierten Jahre des Königs Darius erging das Wort Jahwes an Sacharja, am vierten Tage des neunten Monats, im Monate Kislev, sandte die Familie des Elsarezer und Regemmelech samt seinen Leuten eine Gesandtschaft, um Jahwe zu begütigen, mit folgender Anfrage an die Priester, die zum Tempel Jahwes der Heerscharen gehören, und an die Propheten: Soll ich im fünften Monate weinen und fasten, wie ich nun schon so und so viele Jahre getan habe? Da erging das Wort Jahwes der Heerscharen an mich folgendermaßen: Sprich zu dem ganzen Volke des Landes und zu den Priestern also, wenn ihr jeweils im fünften und im siebenten Monate nun schon 70 Jahre gefastet und geklagt habt, hat da euer Fasten wirklich mir gegolten? Und wenn ihr esst und trinkt, seid dann nicht ihr es, die essen, und ihr es, die trinken? Sind nicht dies die Worte, die Jahwe durch die früheren Propheten predigen ließ, als Jerusalem noch bewohnt und in ungestörtem Frieden war samt seinen Städten rings um es her, und als der Süden samt der Niederung noch bevölkert war? Da erging das Wort Jahwes an Sacharja folgendermaßen: So spricht Jahwe der Heerscharen, übt Redlichkeit im Rechtsprechen und erweist einander Liebe und Barmherzigkeit. Bedrückt Witwen und Waisen, Fremde und Arme nicht und sind in eurem Herzen nicht Böses gegeneinander. Aber sie weigerten sich aufzumerken, und ihre Schulter sträubte sich gegen das Joch, sie machten ihre Ohren taub, dass sie nicht hörten, und verhärteten ihre Herzen zu Diamant, dass sie die Weisung und die Worte nicht hörten, die Jahwe der Heerscharen durch seinen Geist, durch die früheren Propheten, gesandt hatte. Da brach bei Jahwe der Heerscharen ein gewaltiger Zorn aus, und gleich wie er gerufen, sie aber nicht gehört hatten, ebenso, sprach Jahwe der Heerscharen, sollen sie nun rufen, ohne dass ich höre. Sondern ich will sie zerstäuben unter alle Völker, die ihnen vorher unbekannt waren, und das Land soll, nachdem sie es verlassen haben, eine Wüste werden, so dass niemand auf seiner Hin- oder Herfahrt es durchzieht. So verwandelten sie ein herrliches Land in eine Einöde.